Das waren die Hard Facts und jetzt rufen wir direkt bei ihm an. Servus Demuja. Hi. Hey, du bist gerade, weil wir wissen eh alle warum, stuck in Salzburg. Wie ist es für dich als jemand, der sehr viel reist, gerade irgendwie nicht so viel zu reisen und nur zu Hause zu sein? Also eigentlich genieße ich es momentan ein bisschen, dass ich nicht jedes Wochenende irgendwie zum Flughafen fahren muss und für Reisen wenig Schlaf. Ich meine, natürlich geht mir das Auflegen an sich jetzt sehr ab. Aber das wenig Schlaf und so weiter, das geht mir jetzt nicht so ab. Und von dem her versuche ich eigentlich gerade sehr viel zu produzieren. Ich bin 24/7 im Studio und mache halt hin und wieder ein paar Podcasts und ein paar Sessions, wenn es jetzt anbietet. Aber ja, so weiter mal. Ja voll, du bist ja super busy. Deine EP Now You Know ist Anfang des Monats auf deinem Label Muja erschienen. Ist sie im Lockdown entstanden oder davor schon? Oder wie ist diese EP da zusammengekommen? Also die ist auf jeden Fall im Lockdown entstanden. Und ich habe halt da zu der Zeit gerade sehr viel UK Garage gehört und wollte eigentlich immer schon UK Garage EP machen. Und ja, aus dem Grund irgendwie habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich finde ja auch zum UK Garage Sound, also auch in England war der quasi nie weg, aber ich habe das Gefühl, dass er international gerade voll die Renaissance erlebt und endlich hört man wieder extrem viel UK Garage, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also allgemein dieser ganze UK Sound, auch das ganze Jungle Drum Bass Thema drumherum, glaube ich, die Breaks, also Breakbeats und so weiter, ich glaube, das ist alles wieder extrem am Kämmer oder eigentlich schon wieder da. Ja, und was wird jetzt gleich kommen? Was können wir von einem Mix erwarten? Was wirst du uns da vorspielen? Was für Goodies wird es auch geben? Also es gibt sicher ein paar unreleased Sachen von mir, aber was ich genau mache, das weiß ich nicht, so wie immer. Es ist immer Freestyle, je nachdem, wo es mich hintreibt. Dahin geht's dann eigentlich. Ja, nice. Dann lassen wir uns jetzt mal treiben. Demuja in the Mix. Let's go. FM4 Unlimited on the decks. Demuja Salzburg. Yeah. We'll be right back. Clubs. decks. De Muja, Salzburg. De Muja in the mix. Und du bist nicht bei uns hier in Wien am Berg, nein, du bist in Salzburg in deinem Home-Studio. Kannst du mir vielleicht, während du mixt, erzählen, wie es gerade bei dir ausschaut, was da so los ist? Also es schaut sehr aus, wie immer bei mir im Studio, leider ein bisschen unaufgeräumt, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen was wegräumen können für die Kamera. Und ja, heiß ist irgendwie im Studio, keine Ahnung wieso, vielleicht wegen der Musik. Und ist es quasi ein Studio mit super tollen Sachen, die du schon von ewig her hingestellt hast? Hast du gerade während des Lockdowns aufgestockt an Gerätschaften oder wie kann man sich das von den Geräten her vorstellen? Steht da ein ganzer Club bei dir im Wohnzimmer gerade? Mehr oder weniger. Also ich habe natürlich eh schon seit längerem verschiedene Sachen mir über die Jahre jetzt aufgebaut im Studio, vor allem zum Musikmachen. Und ja, zum Auflegen habe ich dasselbe Equipment wie seit 10 Jahren. Aber ich hoffe mal, es passt trotzdem so von der Quali und von allem. Aber ich glaube, es passt und klingt ganz gut. Ja, es hört sich großartig an und wir machen da weiter. De Muja in the mix. Do you think I'm beautiful? Do I shine? Do you think I'm FM4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. Ja, die Muja in the Mix hier beim FM4 Unlimited Tag der DJs und Clubs. Wir haben heute alles umorganisiert, das Programm umgehauen. Das laufen 24 Stunden DJ-Mixes live aus Innsbruck, Graz, Wien. Und jetzt gerade mixt uns die Muja was in seinem Home-Studio in Salzburg. Ihr könnt ihm auf FM4.at dabei zuschauen im Videostream. Und ja, macht's die Lautstärke hoch. We'll be right back. Salzburg. Ja, das war die Muja in the Mix. Vielen Dank nach Salzburg, es war super nice. Und wo können wir Infos zu dir und deinen Releases und deinen nächsten Shows, die jetzt vielleicht nicht so bald anstehen, aber irgendwann mal dann wieder anstehen, rausfinden? Also eigentlich eh da, wo man es vermutet. Natürlich Soundcloud, Facebook, Instagram. Da gibt es eigentlich immer alles up to date, immer neue Tracks, Mixtapes und so weiter. Also einfach darauf klicken. Cool, ja. Folgt ihm, findet es raus. Vielen Dank für diesen herrlichen Mix. Liebe Grüße nach Salzburg. Danke. Danke, schöne Grüße zurück. Ja, danke nach Salzburg, dem Muja. Die Tracklist findet ihr auf fm4.at im 7-Tage-Player und in der FM4-App. Den Videostream zu uns in die Studios gibt es dort auch. Und gleich sind dann die Bad & Bougies hier in Wien bei mir im Studio. Ich sag's euch, die bringen gleich den Turn-Up in eure Radiogeräte rein. Jetzt heißt's schnell sein.